Ich habe mit Christina eine Uhrzeit und einen Treffpunkt vereinbart. Freitag 11 Uhr, an der Bushaltestelle im letzten Dorf vor der Grenze. Entweder sie ist da und wir machen das Wochenende frei, oder sie ist es nicht. 3 Tage bin ich mit der Kleinen schon draußen. Ich musste mich erst an die Geräusche nachts gewöhnen. Nach so langer Zeit habe ich vergessen, wie es klingt, wenn ein Ast an den nächsten schlägt, wie die Bäume arbeiten bei der geringsten Böe. Es gibt keine Stille. Es gibt keine Abwesenheit von Geräusch. Es gibt nur andere Dinge, die man hört. Nachts tritt alles hervor, an Wogen, Scharren und Knarzen. Wie oft bin ich aufgeschreckt und glaubte, ein Muster zu erkennen, einen Rhythmus, wie Schritte sich ähneln. Ordnung heißt Anwesenheit. Davor fürchte ich mich, mit der Kleinen neben mir, die ihre Hände und Füße zu mir herstreckt, auf unsere Plane mit den Isomatten darüber. Aber die Kleine hat Christinas Schlaf. Auch in den Nächten vorher ist sie kein einziges Mal erwacht. Das muss der Schlaf sein, den ich nie hatte oder an den ich mich nicht mehr erinnere. Hingegeben an die Welt um einen herum, wo immer man noch ist, ohne Argwohn, aufgehoben in den Dingen. Als ob alles immer freundlich wäre, ohne Absicht, ohne Schrecken. Auch wenn ich selbst weiß, dass uns im Grunde nichts passieren kann, steckt es mir in den Knochen. Ein uralter Instinkt. Das sage ich mir und weiß nicht, ob es wirklich taugt als Erklärung, dass mir fast so ist, als könnte ich die Sterne, die durch die Kronen scheinen, ziehen sehen, als würde in diesem merkwürdigen Zustand des Wachseins alles zu einer Zeitrafferaufnahme gerinnen. Stunden gesehen in Sekunden. Das Aufzischen der Sternschnuppen, die Bahnen, auf denen sich alle Körper im Himmel bewegen, das ständige Pendeln der Kiefern. Als Musik dazu die eigentümliche Mischung aus Faszination und Angst, eine Kulisse voll mit Echos und Andeutungen von Echos. Vielleicht ist es auch die Flucht mit Vito, die mir zurückkriecht in die Knochen. Die 2 Nächte damals, immer auf dem Sprung, immer mit einem Ohr im Offenen, dass uns jemand holen käme. Die Kleine weiß nichts von meinen Ängsten. Sie weiß nicht, dass man sich Sorgen machen kann in der Welt. Das Pflaster, das sie bis heute Morgen noch über der Augenbraue trug, ist abgefallen. Hand in Hand sind wir losgezogen. Christina hatte mir die Sachen der Kleinen in kleine Stapel gelegt. Ich packte alles ein. Es ist nicht viel Platz im Rucksack, weil oben die Kleine sitzt. Der Rucksack ist nichts anderes als ein großer, bequem ausgepolsterter Sitz. Darunter gibt es ein wenig Raum für Sachen. An den Seiten habe ich 2 Packsäcke befestigt für die wenigen Dinge, die für mich selbst sind, für das Essen und das Wasser auch. Dann war nichts mehr zu tun. Die Kleine weinte nicht, als Christina zur Arbeit fuhr. Christina kurbelte die Scheibe herunter und streckte winkend den Arm aus dem Fenster, während sie langsam die Straße hinunterfuhr. Als sie in die Dorfstraße bog, tippte sie die Warnblinkanlage an. Ein kurzes, gelbes Leuchten, das mir in der Erinnerung viel heller erscheint als an diesem Morgen. Es blinkte: Passt auf euch auf, oder Jetzt ist es an dir, oder Was noch? Wir nahmen den Weg zum Kindergarten. Ein Rasenmäher lief. Die Leute palaverten über den Zaun, ich grüßte. Sie grüßten zurück. Dass ich im Feuerlöschteich gebadet habe, hat im Grunde niemanden interessiert. Und wenn doch, dann würde ich es nicht erfahren. Wir gingen am Kindergarten vorbei. Die Kinder kamen uns entgegengerannt, krochen durch die Löcher in der Hecke und lehnten sich gegen den Drahtzaun. Einige warfen der Kleinen Küsse zu oder streckten die Hände durch die Maschen. Ich musste erklären, wohin wir gingen, warum der Rucksack so groß war und warum die Kleine nicht mehr in den Kindergarten ging. Die Erzieherinnen nahmen keine Notiz von uns. Ich sah sie auf der Treppe sitzen, die Knie zum Körper gezogen, eine rauchte. Die Kinder plapperten fröhlich. Ein vielleicht 5-jähriger Junge mit einer riesenhaften Brille musterte uns eindringlich. Die Kleine drückte Hände und war vor allem eines, stolz. Ich selbst war klein und still, weil ich nicht wusste, wie es für die Kleine gewesen sein muss, alle Tage in den Kindergarten zu gehen, wo unser Haus doch nah war und ich nicht zur Arbeit ging. Aus dem Dorf heraus lief die Kleine an meiner Hand. Der Asphalt ging in Schotter über und wir kamen auf die Felder. Das Gebirge lag flimmernd vor uns. Die Kleine blieb stehen, winzig vor der staubigen Weite der Hochfläche. Ich schloss sie in die Arme, sah den Wind durchs Korn gehen, dann hob ich sie in ihren Sitz und zog sie zu mir heran. Noch einmal würde sie nicht fallen. Ich erzählte von der goldenen Gans, vom großen Gelächter der Prinzessin und später vom Froschkönig. Die Kleine wollte wissen, was das heißt, in einer Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Ich versuchte es ihr zu erklären, kam aber nie an den Punkt, dass die Kleine verstanden hätte, warum es jetzt nicht mehr half. Jeden Morgen schauen wir nach dem Wetter. Ich versuche der Kleinen die Wolken zu erklären. Cirrocumulus sehen wir, die winzigen Schäfchen hoch oben und ihre dickeren Eltern, die immer gegen Mittag über den Ebenen auftauchen. Ich packe Sandförmchen aus und wir versuchen, eine Herde Elefanten durch den Wald laufen zu lassen. Ich grabe mich in den feuchten Untergrund durch, wo der Sand grau wird, mit Erde vermengt, und die Kleine ist begeistert. Blaubeeren sammeln wir, wenn wir Sträucher finden, oder rennen ziellos durch den Wald. Der Farn schwappt um uns. Wenn wir Wanderer kommen hören oder sehen, lassen wir uns fallen. Über uns ein grünwogendes Dach aus Wedeln. Die Kleine greift nach meiner Hand und wir kichern, weil wir aus der Welt gefallen sind. Mittags, wenn die Kleine in ihrem Sitzchen schläft, steige ich hoch auf die langgezogenen Tafelberge Richtung Tschechien und wandere auf den Plateaus umher. Ich taste nach der Kleinen, die friedlich hinter mir schläft, und genauso taste ich in Gedanken nach Christina, versuche mir vorzustellen, was sie tut in unserem großen, leeren Haus. Wir sind oben auf dem Riff gewesen. Hinter unseren Zehen schwanken die Baumkronen, dass wir schwindlig den Blick heben mussten. Richtung Süden zogen hoch einige Zirren. Das Licht brach sich zu einem Halo, ein feiner, eisiger Regenbogen. Jan wachte über den Schlaf der Kleinen. Wenn ich hinüber zu Christina schaute, sah ich einzelne Strähnen ihrer Haare im tiefen Licht. Ich sah ihre nackten Beine, den Flaum über ihren Knien. Ich hatte ihr gesagt, dass sie barfuß kommen sollte, und sie hat es mir zuliebe getan. Ich wollte Christinas Hand nehmen, aber tat es nicht. Die Wörter fingen an, wie von selbst zu kommen. Ich sagte Christina, dass ich die Kleine aus dem Kindergarten nehmen würde, dass ich die Tage von jetzt an mit ihr verbringen würde. Auch von unserem Café sprach ich, dass es nicht geben würde. Christinas Gestalt neben mir erschien mir durchsichtig leicht, als könnte sie jeden Moment Flügel ausbreiten, wie sie es in meinem Traum mit der Kleinen gemacht hatte. Aber wenn sie es tat, dann wollte ich mit, hinaus in den Herbst, auch wenn es noch Sommer war und Jans Auto mich daran erinnerte, dass im Haus unsere Kleine schlief, in unserem Haus. Ein Falke stand rüttelnd über dem Wald. Sonst hatten wir uns immer alles gezeigt, wenn wir etwas sahen. Die Schmetterlinge, die Meisen, die Kornblumen an den Feldrändern. Aber diesen Falken mussten wir beide allein sehen. Christina hob den Kopf. Sie versuchte, mir in die Augen zu schauen. Ich wich ihren Blick aus. Der Falke drehte gegen den Wind ab, schwang sich gegen das Licht höher hinauf, dass es schmerzte, ihn weiter zu verfolgen. Ich zeigte Christina die Felskessel, aus denen Vito und ich die Kaulquappen gerettet hatten. Jetzt im Sommer war jede Mulde auf dem Riff ausgetrocknet. Ich erzählte, wie unsere Einweggläser in unseren Händen geglüht hatten. Dann balancierten Christina und ich über die Schründe und Vorsprünge hinweg zur Westseite des Riffs und schauten hinunter auf das Dorf meiner Kindheit. Ich sprach von Jirji, dem Appell, meinen Ausflügen mit dem Moped, der Vorbereitung und unserer Flucht hinüber in die Höhle. Alle Orte lagen so nah, alle Dinge, die passiert waren. Wir streckten uns auf dem Sandstein aus und ich beschrieb, wie das Gewitter über mich hinweggezogen war, wie der Donner mir im Rücken vibrierte. Ich musterte Christina von der Seite und bekam es mit der Angst zu tun, wie ich sie im Gewitter nicht gespürt hatte. Ich dachte, ich müsse Christina wie ein Verrückter erscheinen, einer, von dem man nicht genau wissen will, was er denkt, um nicht selbst verrückt zu werden. Aber Christina hörte zu. Wenn sie mich für einen Verrückten hielt, ließ sie sich nichts anmerken. Ein paar Mal war Vito bei ihr in Behandlung gewesen. Ein freundlicher, unverbindlicher Patient, ein wenig zu zurückhaltend vielleicht. Und als er nach dem dritten oder vierten Mal nicht mehr kam, hatte Christina ihn wieder vergessen. Wir saßen weit vorn an der Aussicht. Es wurde langsam dunkel, Wind kam auf, dass die Wetterfahne zu quietschen begann. Wir hatten uns alles erzählt, und ich wusste nicht, welche Konsequenz dieses alles haben würde. Vielleicht gab es etwas zu verstehen für Christina, vielleicht nicht. Ich wollte sie nicht fragen danach. Wir konnten weit sehen. Richtung Westen begannen unruhig die Lichter der Stadt zu schimmern, wo Christina aufgewachsen war und ich mit meinen Eltern gelandet war, als die Dinge im Dorf unerträglich wurden. Es war auch diese Stadt, die uns zusammengebracht hatte. Eine gemeinsame Welt, dort, wo wir fremd gewesen waren. Christina wandte sich ab. Ihre Tränen sah ich trotzdem. Sie war ganz ruhig. Und das war das Schlimmste. Den Apfelbäumen und dem Himmel bin ich nach. Ein unheimlicher Sog, wie hinter Heckscheibe und Rücklicht dann die Luft verwirbelt in den Alleen, den kleinen Straßen über Land, wenn alles rauscht und trommelt. Die Wirbel sieht man nicht, die Fliegenden schleppen Luft, aber sie sind da, heben das Laub, biegen das Unkraut zwischen den Stämmen. Ich in diesem Sog und Christina auch. Aber reicht das, um zu sagen, warum sie hier ist? Ein Schreck, der mir in die Glieder fährt, ein jähes Erwachen. Was als Grund getaugt hat, ist verschwunden. Im Traum sah ich unser Haus nackt in der Landschaft stehen. Wir drei darin. Nur wir drei. Alles, was uns hierher zog, war abgefallen. Die Wände bröckelten, dass man durch die Löcher eine riesenhafte Leere aufscheinen sah. Die Leere wie Licht. Von diesem Licht wurde Christina umflossen, eine scharf umrandete Silhouette. Ihre Haare flackerten, ihr Körper reglos schwebend, bevor sie sich plötzlich davonhob. Ein Falke, ein winziges, geflügeltes Wesen über der gleißenden Landschaft, und ich, geblendet, verlor sie aus den Augen. Es beginnt hell zu werden. Wir schlafen Richtung Osten. Ich sehe den milchigen Saum über der dunkel gezackten Linie des Horizonts. In den Ebenen zwischen den Tafelbergen glühen die Dörfer. Auch unseres ist dabei, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich es von hier aus tatsächlich sehen kann. Einige Schritte vom Ende unserer Schlafsäcke entfernt fällt das Massiv 30 Meter zum Wald hin ab. Wenn ich für Minuten wegdrifte, schrecke ich hoch und taste nach der Kleinen neben mir. Eine Dummheit vielleicht, hier zu schlafen. Der Wanderweg führt weiter oben vorbei. Man muss nur ein Stück absteigen und auf eine Engstelle in der Flanke zuhalten. Plötzlich öffnet sich der Fels und die Aussicht geht weit über das Gebirge bis zur Stadt, wo Mutter noch wohnt. Sie hat sich am Fenster eingerichtet, stützt die Ellenbogen auf ein Kissen und starrt Richtung Gebirge. Ihre Fingernägel rot, wie zu ihrer Zeit als Sekretärin in der Papierfabrik. Sie macht alles für die Kleine, und ich bin froh, dass wir etwas zu reden haben. Was die Kleine sagt, was sie neuerdings kann, ob sie dieses ist oder jenes. Mutter kocht Makaroni und zieht den Kuchen aus dem Ofen. Lange dachte ich, sie würde sich irgendwann umdrehen in ihrer blau geblümten Nylonschürze. Sie würde sich umdrehen, mich anschauen und dann wieder auf den Kuchen in ihren Händen blicken. Atem sammeln und mich fragen, warum ich zurückgekommen bin. Einige Male hatte ich das Gefühl, dass es gleich aus ihr heraussprudelt, aber mit der Zeit habe ich verstanden, dass sie mich genau das nicht fragen wird. So sind wir übereingekommen, uns über Plastilin zu unterhalten, Puppen und Impfungen. Genauso wenig wie meine Mutter mich etwas zu unserem Leben fragt, will sie uns besuchen kommen. Unsere Gegend ist Vaters Revier. Ich denke daran, wie glücklich meine Eltern gewesen sein müssen in der Zeit, als ich klein war und Vito noch nicht mehr als ein Sandkastenfreund. Vater war nicht dumm, er wusste, wo er arbeitete. Er wusste, dass ihm nicht mehr viele Jahre blieben, um sich davonzumachen. Und dann hat ihn die ganze Chemie doch eingeholt, die radioaktiven Laugen. Die ganze Russenscheiße, wie er sagte. Deshalb kommt Mutter uns nicht besuchen. Vielleicht. Ich gehe zu schnell für die Kleine, aber sie will nicht, dass ich sie trage. Komm, sage ich, aber sie hält nach Heidelbeeren Ausschau oder nach einem schönen Stein für ihre Sammlung. Wenn ich von fern ein Auto höre, stelle ich mir vor, wie Christina unser Haus zugeschlossen hat und zu uns herübergefahren kommt. Durch die Stämme schimmern die ersten Häuser. Der Weg geht in Betonplatten über. Die Bushaltestelle liegt an einem Rondell genau in der Dorfmitte. Ich spähe zwischen den Häusern hindurch, sehe aber nichts außer Komposthaufen, Zäunen und Plachen. Ich horche hinaus. Jetzt ist es die Kleine, die voranstürmt. Sie zieht mich hinter sich her. Alles verschwimmt. Es riecht nach Diesel und Heu. Die Betonplatten weichen löchrigem Asphalt, Kirschbäume säumen den Weg. Die Stare lärmen. Ich schaue hinauf, sehe Zweige und Himmel. Die Häuser ziehen an mir vorbei. Die Kleine hält mich fest an der Hand, als würde sie den Weg kennen. Ich sehe die riesige Dorflinde. Mein Blick ist wie angefroren im Blau, bis ich mich traue, den Kopf zu senken. Die Kleine stürmt auf Christina zu. Ich stürme auf Christina zu. »Du hast meine Sachen vergessen«, sage ich zu Christina, als ich den Rucksack in den Kofferraum legen will. »Nein, habe ich nicht«, sagt Christina und schaut mich an. Sie hat sich leicht geschminkt, so wie sie es sonst immer nur macht, wenn wir weggehen zusammen. »Ich verstehe.« »Es gibt jetzt nichts mehr, was nicht zu verstehen ist.« Ich gehe hinüber zur Kleinen, gebe ihr einen Kuss und umarme sie. »Die Mama passt jetzt auf dich auf«, sage ich. »Der Papa muss noch was holen.« Ich setze den Rucksack wieder auf. Als ich ein paar Schritte gegangen bin, drehe ich mich um. »Es tut mir leid«, sage ich. Sage es mehr zu mir selbst als zu Christina. Sie setzt die Kleine in ihren Sitz. Die Kleine fährt jetzt nicht mehr rückwärts, sondern vorwärts. Sie ist vergnügt, weil sie nicht mehr laufen muss. Vielleicht. Sie winkt nicht, sie schaut nicht nach mir. Ohne Geschrei lässt sie sich anschnallen. Die Rückbank und die Hutablage liegen mit Taschen und Beuteln voll. Ich gehe auf den Wald zu. Die Reifen knirschen hinter mir im Kies des Rinnsteins. Ich weiß, die Kleine wird winken. Sie wird ihren Kopf verdrehen, bis es schmerzt. Es wird eine Weile dauern, bis ich ankomme. Ich setze einen Fuß vor den anderen. Ich versuche mir nicht unser Auto vorzustellen, wie es über die kleinen Straßen fährt, die Apfelbaumalleen. Ich halte aufs Dorf zu, immer bemüht, andere Wege einzuschlagen als in den letzten Tagen mit der Kleinen. Ich versuche, das alles zu sehen. Die Kiefern, die erodierenden Säume der Wege, die Dörfer in ihren Ställen aus Wald. Ich hätte gerne Wolken, aber ich finde nicht die leiseste Spur weiß. Der Himmel ist hoch und blau. Spätsommerhimmel, als würde der Herbst schon gläsern durchscheinen. Das wäre der Himmel, den ich mir wünsche. Hoch oben ein Anflug von Cirrocumuli, nicht zu viele. Nicht als Drohung kommenden Regens, eher als Verirrung. Als Andeutung, dass sich immer etwas ändern kann. Etwas, was zu wissen bleibt, aber so schwach, dass man leben kann damit. Genauso wie man immer krank werden kann, ohne wirklich daran zu glauben. Oder wie man im Radio das Rauschen noch als Erinnerung an die Geburt der Sterne hört. In jeder Melodie, in jedem Lied muss das Geräusch stecken. Wie in meinen Tagen auf alle Zeit die Sorge steckt, auch wenn ich lache. Cirrocumuli also. Und dann vielleicht ein Rest Stratocumuli. Grau und streifig in einer Ecke des Himmels, vom Wind verblasen. Drohend sehen sie aus. Die Kleine mochte sie nicht, aber Regen bringen sie nicht. Sie sind die Angeber unter den Wolken, strecken sich, machen sich lang, ohne dass man Angst haben müsste vor ihnen. Sie ziehen durch, ohne etwas zu lassen. Manchmal wünschte ich mir, die Zeit mit Vito und alles danach wäre so. Durchgezogen, ohne Angst. Die Kindertage im Dorf, die Jahre als Teenager im Plattenbau, Studium, Ausland, was auch immer. Und dann Haufen Wolken. Aus der Thermik gewachsen, aus der Hitze des Tages, wenn wirklich etwas passiert, wenn Gegenwart ist und man eine Herde Sandelefanten durch den Wald ziehen lässt oder Blaubeeren isst oder kichernd im Farn verschwindet. Und dazwischen immer wieder auch blau, hohe, sternkalte Scherben, wie zur Erinnerung, dass hier Platz für alle ist. Für Vito, Christina, die Kleine, die Alten, die wenigen Jungen und die Nazis, die hinaufwachsen würden, zu etwas ganz anderem wachsen würden. Und Platz auch für mich, vielleicht auch für mich. Es ist später Nachmittag, als ich zurück im Dorf bin. Christina hat das Haus nicht abgeschlossen. Der Schlüssel steckt von innen. Ich kann mich nicht überwinden, die Tür hinter mir ins Schloss zu ziehen. Ich will die Kreissägen hören, die Überlandbusse alle Stunden. Dass mich findet, wer will. Die Küche ist aufgeräumt, die Herdplatten tief schwarz, jede Rille sauber, keine übergekochte Milch, kein Flecken von irgendetwas. Der Tisch spiegelt makellos, genau wie der Boden und die Spüle. Ich mache die Schubladen und Schränke auf, alle Messer, Gabeln, Löffel am Platz. 6 flache, 6 tiefe Teller, 6 Frühstücksteller. Welches Märchen ist das? Ich gehe hinüber ins Wohnzimmer, kein Legostein auf dem Teppich. Alles in den durchsichtigen Plastikboxen verstaut. Ich packe den Rucksack der Kleinen aus, streiche über den Schokoladeneisfleck auf dem gepunkteten T-Shirt, staple die Bodies übereinander, streiche die Hosen glatt, das eine Paar mit halb aufgelöstem Hosenboden und 2 großen Löchern in den Knien, von dem Abend, wo die Kleine es nicht lassen konnte, auf einen niedrigen Felsblock zu klettern und auf der steilen Seite wieder hinunterzurutschen. Ich gehe hinunter in den Keller. Es gibt noch immer einige Gläser Eingewecktes da, die man bei der Räumung übersehen hat. Quittengelee, Apfelmus, saure Gurken. 4 dichte Reihen im Regal in der Ecke des Kellers, wo das Licht kaum hinreicht. Dahinter habe ich den Karton deponiert. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Christina würde nichts finden an diesen Kinderdingen, die gut und gerne auch schon vor uns im Haus hätten gewesen sein können. Ich sortiere die Gläser zur Seite, schiebe meine Hand ins Dunkel. Staubig ist der Karton geworden, schmierig von der Feuchte und ein wenig Mäusedreck. Ich habe ihn nie bemalt, er war immer nur grau, im Gegensatz zur Welt darin. 3 Murmeln, 2 Kiefernzapfen, ein Stück Sandstein von der harten Sorte mit Einsprengseln von Eisen und Quarz. Eine Schachtel Streichhölzer, 2 zerfallene Zigaretten. Das Bild einer Schauspielerin, deren Namen ich noch immer nicht kenne, und eine Dahlienknolle aus dem Garten unseres alten Hauses. Jerzys Schätze, durch die Zeit gerettet, durch die Jahre getragen. Wer weiß warum. Ich lege sie neben die Sachen der Kleinen auf den Küchentisch, wiege den Sandstein in der Hand, lasse die Murmeln warm werden in meinen Fingern und entscheide mich dann für die durchgekletterte Hose der Kleinen. Ich schichte sie zuunterst in den Karton und sortiere die anderen Dinge darauf zurück. Dann schließe ich den Deckel, schaue hinaus in den Garten, sehe den Wind, den Dorfwind in den Blättern der Obstbäume. Ich muss mich konzentrieren, dass ich die Eisenklammern auch mit einer Hand erwische, dass ich keine von den Sprossen auslasse. Die Pappe des Kartons ist faserig rau, fast ein wenig warm. Ich denke an die Dinge darin und schaue hinaus in die Landschaft, die sich öffnet unter mir. Als wir zusammengezogen waren, habe ich Christinas Fahrrad blau lackiert und gelbe Blumen draufgemalt wie Himmelsschlüssel. Auch das Schloss habe ich mit einem wasserfesten Stift bemalt. Überall wuchsen die Himmelsschlüssel. Als das Fahrrad gestohlen wurde, lag das Schloss säuberlich durchtrennt unter dem Baum. Christina hat es nie weggeworfen. Ein paar Blumen, ein wenig wucherndes Gelb für die Zeit, als wir aufeinander zustürzten. Angezogen von den Orten, den Landschaften, die wir verlassen hatten. Mit dem Mundschutz und der Stirnlampe habe ich die Nacht auf der Straße verbracht, hinausgetrieben von der Idee, Christina die Wiesen hinter ihrem Elternhaus zurückzuschenken. Jede Fahrradfahrt ein Spaziergang auf den alten Pfaden. Nach Verdünnung und Farbe habe ich gestunken und war so eigentümlich stolz auf dieses Rad, die blaue Grundierung, die leuchtenden Blüten darauf, für die ich 4 verschiedene Schablonen geschnitten hatte. Und dann habe ich Christina, so stinkend wie ich war, gegen 4 in der Früh einen Pflaumenkuchen gebacken. Pflaume, nicht Zwetschge, weil wir das Wort nicht benutzen hier. Die Streusel mit Butter getränkt und der Boden nicht aus Hefe, sondern aus Mürbeteig. Himmelsschlüssel, Pflaumenkuchen, das Fahrradschloss, das waren unsere Schätze. Mittlerweile sitze ich da, wo ich immer sitze. Die Sonne filtert träge durch die Kiefern. Der Schatten unseres Hauses berührt fast das Nachbarhaus. Der Schatten ist leer. Unser Haus ist leer. Eine steinerne Hülle, wer weiß wofür. Wie der Karton, den ich neben mir abgestellt habe. Meine Hand ruht darauf. Meine Kehle ist trocken. Ich balle eine Faust und weiß, was zu tun ist.